Entschuldigung? Ja? Kennen Sie den Weg zum U60-311? Ja, logisch. Kommt rein. Cool. So, komm.

Aue dauern kann. Auf der Lauer, auf der Lauer. Okay. Oh Mann.